Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken. For this morning. Für diesen Morgen. We commit these words to you. Wir vertrauen dir diese Worte an. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Today is the fourth message on ministry. Heute ist die vierte Botschaft bereits über den Dienst. Ministry is the fourth purpose of God for us. Der Dienst, das ist der vierte Plan Gottes für uns. Yeah. To worship God. Nämlich Gott anzubeten. To fellowship. Erste Gemeinschaft haben, with zweite, God and each other. Mit Gott und miteinander. To be discipled. Nachfolge oder Jüngerschaft. To be a disciple. Ein Jünger zu sein. To enter into ministry. Und dann in einen Dienst einzutreten. And to live in a mission. Und dann in einer Mission zu leben. And the heart of each of these is the cross of Jesus Christ. Und das Herz aller dieser Teilbereiche ist das Kreuz von Jesu Christi. If you remove the cross, nimmst du das Kreuz weg, you don't have true worship. Gibt es keine wahre Anbetung. If you remove the cross, you don't have true fellowship. Und wenn du das Kreuz wegnimmst, gibt es auch keine wahre Gemeinschaft. If you remove the cross, you don't have discipleship. Und wenn du das Kreuz entfernst, gibt es auch keine Jünger. And if you remove the cross, you don't have true ministry. Und es gibt auch keinen wirklichen Dienst, wenn das Kreuz nicht mehr da ist. Let's read from Psalm 130. Gehen wir auf Psalm 130. Out of the depths I have cried to you, O Lord. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, O Herr. Lord, hear my voice. Herr, höre auf meine Stimme. Let your ears be attentive to the voice of my supplications. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. If you, Lord, should mark iniquities. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnest, O Lord, who could stand? Herr, wer wird bestehen? Who can throw the first stone? Wer kann den ersten Stein werfen? Vers 4. But there is forgiveness with you. Doch bei dir ist die Vergebung. That you may be feared. Damit man dich fürchte. Forgiveness is the central point of our relationship to God. Denn Vergebung ist das zentrale Punkt in unserer Beziehung zu Gott. I want you to turn to 2 Corinthians 11. Gehen wir bitte zu 2. Korinther 11. Last week we talked about Satan's mission statement. Wir haben über Satans Missionsabsicht gesprochen letztes Mal. Which is to oppose the purpose of God in every generation. Und der ist dem Plan Gottes in jeder Generation entgegenzustehen. Our mission statement, unsere Missionsabsicht ist, to serve the purpose of God in our generation, dem Plan Gottes zu folgen in jeder und in unserer Generation. With joy. Mit Freude. Satan's mission statement once again. Satans Absicht wiederum ist, to oppose the purpose of God in every generation. Gottes Plan in jeder Generation zu widerstreben. With joy. With Freudig. A satanic joy. Mit satanischer Freude. And he does it by overcoming good with evil. Und das gelingt ihm, wenn er das Gute mit dem Bösen überwindet. And we overcome evil with good. Und wir überwinden das Böse mit dem Guten. Who will win? Wer wird gewinnen? 1 John 4:4, greater is he that is in us than he that's in the world. 1. Johannes 4:4, größer ist der in uns ist als jener, der in der Welt ist. Somebody say amen. Amen. Amen. Thank you. Okay. Now, 2 Corinthians chapter 11. 2. Korinther 11. Vers 13. Paul's talking about people who were opposing him in Corinth. Und Paulus spricht hier über Leute, die ihm widerstreben in Korinth. He says, for such men are false apostles. Denn solche sind falsche Apostel. Deceitful workers. Betrügerische Arbeiter. Disguising themselves as apostles of Christ. Die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. No wonder. Und kein Wunder. For even Satan disguises himself as an angel of light. Denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Satan, the word Satan means to oppose. Satan heißt Widersacher. Even Satan disguises himself as an angel of light. Ja, selbst Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Verse 15. 15. Therefore it is not surprising. Es ist daher nichts Großes. If his servants, wenn auch seine Diener, his diakonai, seine Diener, seine Diakonei, his diakonos, the servant, seine Diener, if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen, whose end will be according to their deeds. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. What is a servant of righteousness? Was ist ein Diener der Gerechtigkeit? Someone who has everything right, der alles richtig hat, but does it for themselves. Aber es für, um sich selbst will. There's no blessing in it. Da ist kein Segen. There's servants of righteousness. Es gibt Diener der Gerechtigkeit. The cross is not in the center of the message. Das Kreuz ist nicht im Zentrum der Botschaft. It's all about human goodness. Es dreht sich nur um menschliche Güte. It's all about Christian goodness. Christliche Güte. It's all about so-called Christian values. Es ist sogenannte christliche Werte. But the cross is not in the center. Doch das Kreuz ist nicht im Zentrum. They are servants of their own righteousness. Sie dienen ihrer eigenen Gerechtigkeit. In Philippians 2:21, their own interests. Philipper 2:21, sie dienen ihrem eigenen Interesse. And Philippians 3:18. Und Philipper 3:18. They are enemies of the cross. Sie sind Feinde des Kreuzes. These are deceitful workers. Und sie sind trügerische Arbeiter. In verse 13. In Vers 13. Wow. Now turn to 2 Timothy chapter 2. 2. Timotheus Kapitel 2. We're talking about true ministry. Wir sprechen jetzt über wahren Dienst. Having the cross of Jesus Christ in the center of my ministry. Wo das Kreuz Jesu Christi wirklich im Zentrum meines Dienens ist. That my motive is to bless the body of Christ. Dass mein Motiv ist, den Leib Christi zu segnen. Last week we talked about the importance of long suffering. Letzte Woche haben wir gesprochen über die Bedeutung von Langmut. When we deal with evil. Wenn wir uns mit dem Bösen beschäftigen. Because without long suffering, evil will overcome us. Denn ohne Langmut wird das Böse nämlich uns überwältigen. Long suffering means don't take it into your own hands. Langmut bedeutet, nimm's nicht in die eigene Hand. Evil will come through each one of us. Weil Böses kommt durch jeden einzelnen Many von uns. Times. Und nämlich oft. And if we don't suffer long with each other, doch wenn wir nicht Langmut miteinander üben, then I will take the evil in my hands and be infected myself. Dann nehme ich das Böse in die Hand, werde selber infiziert. And in Galatians 5 we will devour one another. Und in Galater 5 werden wir einander zerfleischen. And this is the devil's plan. Und genau das will der Teufel. To devour one another. Einander zerfleischen. And how many churches that has happened to throughout history? Und in wie vielen Gemeinden ist es in der gesamten Geschichte auch so passiert? Now look at 2 Timothy 2:24. Gehen wir zum 2. Timotheus 2:24. The Lord's bondservant. Ein Knecht des Herrn aber. This is not diakonos. Hier ist nicht diakonos gewählt worden, sondern doulos. Diakonos speaks more of what we do. Diakonos bezieht sich mehr auf unsere Handlungen. We serve to bless. Handeln zu dienen, also handeln zu segnen. Doulos speaks of more of what we are. Doulos spricht mehr über unsere Identität, wer wir sind. Bound to Christ. An Christus gebunden. The Lord's bondservant must not be quarrelsome. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. But be kind to all. Sondern gegen alle milde sein. Yeah, the word is gentle to all. Also das ist milde. Yeah, able sanft, to teach. Lehrfähig. Patient when wronged. Duldsam. And that's the word anexi. Kakos. Und das bedeutet auf Griechisch anexi kakos. Kakos is evil. Kakos ist böse. And it means that you put up with evil. Das heißt, dass du das Böse jetzt in die Hand nimmst. It's like a synonym of long suffering. Es ist das wie ein Synonym von Langmut. Right? Put up with evil. Dass du einfach das Böse right? Also Don't touch it. Dass du es eben nicht angreifst. Right? Ja. Okay. Verse 25. Vers 25. With meekness. Und in Sanft. Correcting those who are in opposition. Die Widersacher zurechtweisen. Right? That's Satan's purpose. Das ist Satans Plan. Opposition. Opposition. Now watch this here. Schau dies an. If perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth. Ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Do you see how important it is to suffer long? Seht ihr, wie wichtig der Langmut ist? Do you see how important it is to forbear? Wie wichtig es ist, auszuhalten. Because the issue is, weil das Wichtige nämlich that ist, God is the one, dass Gott ist derjenige, who has to grant them a change of mind. Der ihnen eine gewähren muss, einen Gesinnungswechsel. This thing's beyond us. Das ist jenseits unserer Fähigkeit. And if we mix our fingers in there, und wenn wir mit unsere Finger da hineingeben, and start to touch what we believe is leprosy, und etwas angreifen, was wir für leprös halten, we're gonna walk away with leprosy, whether it was leprosy or not. Dann gehen wir mit Aussatz weg, ob es jetzt wirklich Aussatz war oder nicht. Because it is God who grants repentance. Denn Gott gewährt nämlich die Gesinnungsänderung. Look at verse 26. Vers 26. That they may come to their senses. Und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels kommen. It means in the Greek to come out of a drunkenness. Und im Griechischen wortwörtlich heißt es aus einer Betrunkenheit herauskommen. To recover from a drunkenness. Wieder nüchtern werden. Wow. They may come to their senses and escape from the snare of the devil. Und dadurch der Schlinge des Teufels entkommen. What is the snare of the devil? Was ist die Schlinge des Teufels? To overcome good with evil. Das Gute mit dem Bösen zerstören. Romans 12:31. It's a snare. Römer 12:31. It's a snare. Es ist eine Schlinge. And as I said last week, in Romans 7, evil is present in every one of us. Im Römer 7 steht, dass das Böse mit jedem von uns ist. We are going to think things and say things. Wir werden Dinge sagen und tun. That are not from the Spirit of God. Die nicht aus dem Geiste Gottes kommen. Because we're careless. Weil wir achtlos and sind. And we're very human. Und einfach menschlich. And we're growing. Und wir wachsen ja. And God uses these things. Und Gott kann selbst solche and Dinge his mercy is as high as the heavens. Und seine Barmherzigkeit hoch wie die Himmel. But Satan has a snare. Aber Satan hat einen and Fallstrick. To overcome good with evil. Und das Gute mit dem Bösen zu überwinden oder zerstören. Verse 26 again, that they may come to their senses and escape the snare of the devil. Dass sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden. Having been held captive by him, nachdem sie von ihm gefangen worden sind, to do his will. Für seinen Willen. Two ways to see this. Zwei Seiten hat I've das. Read a number of scholars, ich habe viele Kommentare dazu gelesen, Schriftgelehrte. It's split right down the middle. Und es hat sich in zwei Meinungen hat sich lässt sich das einteilen. That Satan takes us captive, dass Satan uns gefangen nimmt, to do his will, seinen Willen zu tun, oder that we are praying that God will deliver the person from captivity to do God's will, oder dass wir beten, dass Gott wird sie aus dieser Gefangenschaft befreit, dass sie Gottes Willen wieder in tun. Both cases it's absolutely correct. Doch beide Fälle stimmen. In the Amplified, it favors God's will. In der Amplified, in der erweiterten Übersetzung, ist es eher für Gottes Willen interpretiert. In the Elbefelder, it favors Satan's will. In der Elbefelder sieht man das von der Sicht aus von Satans Willen aus. In both cases, doch in beiden the person Fällen is taken captive. Wird die Person gefangen genommen. Wow, it happens to all of us. Es passiert allen von it uns. Will happen to all of us at some time in our Christian life. Es wird allen von uns passieren zu einem Moment in unserem christlichen Leben. Because the devil is too clever. Weil der Teufel ist zu gerissen. And it's a good lesson to learn. Und es ist gut, eine gute Lektion zu lernen. Now turn to Ephesians chapter 4. Epheser 4 bitte. Remember first Psalm 130. Erinnern wir uns an Psalm 130. There is forgiveness with you that you may be feared. bei dir gibt es Vergebung, dass du gefürchtet wirst. Ephesians 4:29. Let no unwholesome or worthless word proceed from your mouth. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. But only such a word as is good for edification. Sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. To bless, to build up. Nämlich zu segnen, aufzubauen. According to the need of the moment, so that it may give grace to those who hear. Sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden gnädig ist. This is something we're going to have to grow in the rest of our lives. Darin müssen wir für den Rest unseres Lebens wachsen. We are going to have to catch ourselves. Wir müssen uns ertappen dabei. Saying things that are not edifying. Wenn wir Dinge sagen, die nicht aufbauen. And we are going to have to apologize. Und wir um Entschuldigung bitten and müssen. Be quick. Und sogar schnell be quick zu sein. To say, excuse me, you know what, I'm sorry. Schnell zu sein, zu sagen, es tut mir leid. You know what, repentance is a blessing. Umkehr ist ein Segen. Repentance is a release. Umkehr ist eine Loslösung. Repentance is restoration. Umkehr ist Wiederherstellung. And where there's no repentance, wo keine Umkehr ist, you know, we're setting ourselves up for a major snare with the devil. Gelangen wir in die Gefahr einer Riesenschlinge des Teufels. Now watch this in verse 30. In Vers 30. Do not grieve the Holy Spirit of God. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. We have to know when we're grieving the Spirit of God. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir den Geist Gottes trüben. If we don't recognize when we're grieving the Spirit of God, wenn wir nicht erkennen, wann wir den Geist Gottes trüben, we cannot repent of what we said or thought or felt. Dann sind wir auch nicht in der Lage, uns umzukehren von dem, was wir gesagt, getan oder gefühlt haben. And unless we repent, we cannot experience forgiveness. Und außer wir kehren um, können wir Vergebung gar nicht einmal erst erfahren. And it's through forgiveness that we learn to fear God. Aber durch die Vergebung erst lernen wir Gott zu fürchten. So do not grieve the Spirit of God. Also trübt den Geist Gottes nicht. By whom you were sealed for the day of redemption. Mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Now watch verse 31. 31. Let all bitterness. Alle Bitterkeit. That's the word pikri. Pikria. Pikria heißt. Sounds like bitterness. It's like a root. A bitter root. Eine verbitterte Wurzel. Or poison. Gift. Let all bitterness and wrath. Alle Bitterkeit und Wut. Thumos. Du Thumos. And anger. Und Zorn. Orge. Orge. And clamor. Und Geschrei. Krage. Krage. Now this word krage is one of those words. Krage, das ist eines dieser Worte. That sound like what it means. Das genauso klingt wie es der Klang entspricht der Bedeutung. Like what does a fly do? Was macht eine Fliege? It buzzes. Sie summt. What does a scrape do? It scrapes, scrapes. Yeah. It scrapes. Ein Kratzer kratzt. And or kratz, kratz, kratz. Or a clicker, a clicker. What's that? I have a clicker. Ein Klicker. Clicker, clicker. And this word krage is exactly like that. Und dieses Wort krage ist auch so. Because it's what a raven does. Es klingt so wie ein Rabe. Kage, kage, kage, kage. It's clamor. Es ist ein Geschrei. Someone who clamors. Outcry. Kage, kage. Jemand, der Lärm macht. Put this away. Gebt es auf die Seite. And slander. Und Lästerung. This word slander is blasphemy. Dieses Wort ist Blasphemia im Griechischen. Blasphemy. Blasphemie. You know what blasphemy is? Wisst ihr, was Blasphemie ist? Is when you accredit to Satan what belongs to God. Wenn du das, was Gott eigentlich angerechnet werden soll, Satan anrechnest. Or when you accredit to God what belongs to Satan. Oder umgekehrt, wenn du Gott etwas anrechnest, das eigentlich Satan verursacht hat. Or man. Oder Mensch. This is blasphemy. Das ist Blasphemie. And put away from you. und gib das weg von dir. Along with all malice. Samt aller Bosheit. Malice is a desire to hurt people. Bosheit ist der Wunsch, anderen weh zu tun. And it says, put these things away. Und es steht dort, tu diese Dinge weg. Put them away. Tu sie weg. Bitterness. Bitterkeit. Wrath. Ärger. Zorn. Ja. Bitterness, wrath, anger. Wut. Clamor. Geschrei. Blasphemy. Lästerung. And malice. Und Bosheit. Put them away. Gebt das auf die Seite. Vers 32. Be kind to one another. Seid aber zueinander gütig. Tender-hearted. Mitleidig. And here's our word. Und hier ist unser Wort. Forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Do you know what I believe? Wisst ihr, was ich glaube? That verse 31 is the fruit of the snare of the devil. Vers 31 ist die Frucht der Schlinge des Teufels. And the deliverance is forgiveness. Und die Befreiung ist Vergebung. And the reason we fall into the snare, der Grund, warum wir in diese Falle hineinfallen, is a lack of forgiveness. Ist die mangelnde Bereitschaft zu vergeben. Now, all of us go through this. Alle von uns erleben das. I have been through situations from my childhood. Ich war in Situationen von der Kindheit. That were so incredibly painful. Die so unvorstellbar schmerzhaft waren. And could hardly bear it. Ich habe es kaum ertragen können. And you can carry this with you. Und du kannst es mit dir mittragen. And if we're not careful, und wenn wir nicht Acht haben, these things will spring up. Kommen diese Dinge dann wieder frisch rauf. And we will be taken captive by the devil. Und werden vom Teufel gefangen genommen. To do his will. Seinen Willen auszuführen. And the only deliverance is God. Und nur Gott kann da befreien. It has to be a miracle from God. Nur ein Wunder von Gott kann das wieder rückgängig machen. Forgiving each other just as God in Christ also has forgiven you. Und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Now Matthew chapter 18. Matthäus 18. Don't turn there. Wir brauchen gar nicht dorthin. The Lord told the story about a man who was forgiven much. Hat der Herr ein Gleichnis erzählt über wen, der dem viel vergeben worden ist. He was forgiven so much. Es wurde ihm so viel vergeben. And then he dann, found a servant of his. Da war ein Knecht von ihm. Who owed him a little. Der ihm eigentlich wenig schuldete. And the man could not repay. Dieser Knecht konnte aber nicht zahlen, seine Schuld. So he threw him in prison. Jetzt hat er den armen Kerl ins Gefängnis geworfen. And then the Lord found out. Und dann hat der oberste Chef hat das herausgefunden. And he said this to the und man. Sagte dann diesem Mann, should you not also have had mercy on your fellow slave? Hättest du nicht auch Barmherzigkeit üben sollen an deinen Mitsklaven? Verse 34, and his Lord moved with anger. Vers 34, und sein Meister mit Ärger gefüllt. Handed him over to the torturers. Lieferte ihn aus den Peinigern. Vers 35. This is for all of us. Und das gilt uns allen heute Morgen. My heavenly Father, mein himmlischer Vater, will also do the same. Wird das gleiche tun. To you. Euch. If wenn each of you does not forgive his brother. From the heart. Jeder von euch nicht seinem Bruder vom Herzen aus vergibt. My heavenly Father will also do the same to you. Mein himmlischer Vater wird das gleiche tun. If each of you does not forgive his brother from the heart. Wenn nicht jeder einzelne von uns seinem Bruder vom Herzen aus vergibt. Now as we prepare for the Lord's Supper this morning. Wenn wir uns jetzt vorbereiten für das Abendmahl. I want to turn to 1 Corinthians 11. Dann wollen wir zu 1. Korinther 11. And then we'll have the Lord's Supper. Und dann haben wir das Abendmahl. Starting with verse 23. Bei 23 beginnen. For I received from the Lord that which I also delivered to you. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. That the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. And when he had given thanks, he broke it and said. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach. This is my body. Dies ist mein Leib, which is for you. Der für euch ist. Do this in remembrance of me. Dies tut zu meinem Gedächtnis. In the same way he took the cup. Ebenso auch den Kelch. Also after supper saying, nach dem Mahl und sprach, this cup is the new covenant in my blood. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. For as often as you eat and drink the cup, eat the bread and drink the cup. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, you proclaim the Lord's death until he comes. Verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. But watch the next verse. Passt auf den nächsten Vers. Therefore, deshalb, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn shall trinkt, be guilty of the body and the blood of the Lord. Wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Talking to the church. Er spricht hier zur Gemeinde. This is a protection. Das ist ein Schutz. This is the Lord wanting to ensure that the church continues. Der Herr wollte absolut sicher gehen, dass die Gemeinde darin fortfährt. The local church. Die Ortsgemeinde. Wanting to protect the church from evil. Wollte diese Gemeinde vom Bösen beschützen. The devil wants to overcome good with evil. Der Teufel will das Gute mit dem Bösen zerstören. God wants us to overcome evil with good. Gott möchte aber, dass wir das Böse mit dem Guten zerstören. If we partake of the Lord's Supper in an unworthy manner, wenn wir unwürdig an dem Abendmahl teilnehmen, we are allowing evil to overcome good. Lassen wir zu, dass das Böse das Gute zerstört. And we are guilty of the body and the blood of Christ. Und wir sind schuldig am Leib und des Blutes Christi. Guilty of the body and the blood of Christ. Schuldig des Blutes und des Leibes Christi. The next verse. But a man must examine himself. Der Mensch aber prüfe. And in so doing he is to eat of the bread and drink of the cup. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. For he who eats and drinks judgment to himself. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht. If he does not judge the body correctly. Wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. That's speaking of Jesus Christ and his body. Da geht es jetzt um Jesus Christus und seinen Leib, the church, die Gemeinde. If we don't judge the body correctly, wenn wir den Leib nicht richtig beurteilen, if we don't discern who we really are, wenn wir nicht wirklich erkennen, wer wir wirklich sind, if we treat each other as just human beings, wenn wir uns nur einfach wie Menschen behandeln, who are not worthy to forgive, die der Vergebung nicht würdig sind. This is the body of Christ. Das ist der Leib Christi. We have been brought into the body of Christ. Wir wurden den Leib Christi geführt. Through the shedding of the blood of Christ. Durch das Vergießen des Blutes Christi. Hebräer 9:22. Without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. So we have received forgiveness. Wir haben Vergebung empfangen. We have been placed into the body. Wurden in den Leib hineingestellt, Holy geführt. Spirit has ministered and filled all of us. Der Heilige Geist hat uns gedient und uns alle gefüllt. Has given us a spiritual gift. Hat uns mit einer geistlichen Gabe ausgerüstet. Peter said to serve each other. Petrus sagt, dient einander. And yet we don't discern it. Und doch unterscheiden wir das dann nicht. Why? Warum? Is there a lack of forgiveness? Ist hier mangelnde Vergebungsbereitschaft? The most spiritual thing we can do. Das Geistlichste, was wir je tun können. It's been said that we are the most like God. Dann sind wir nämlich am meisten Gott ähnlich. When we forgive. Wenn wir vergeben. And if we remove this. Und wenn wir das entfernen. From somewhere in our spiritual life. Irgendwo aus unserem geistlichen Leben. We will go into the snare of Satan. Gehen wir direkt in die Falle Satans hinein. And this is what we today before we take communion, und bevor wir jetzt das am Abendmahl teilnehmen. And this is the first Lord's Supper in the next 20 years. Und das ist das erste Abendmahl in den für die nächsten 20 Jahre. Look at verse 30. Vers 30. For this reason many among you are weak and sick. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank. And a number sleep. Und ein gut Teil sind entschlafen. It's not talking about sleeping. Er spricht nicht über Schlaf, sondern it's not talking about staying home from church and sleeping. Es heißt nicht jetzt den Sonntagsmorgen-Gottesdienst verschlafen. It's talking about some people even died. Dass Leute gestorben sind. That God took them home. Dass Gott sie heimnahm. There was a couple of guys in 1 Timothy chapter 1. In 1. Timotheus Kapitel 1 gab es ein paar Burschen. Paul even named them. Und Paulus hat sie He did name them. Yeah, their faith went shipwreck. Dass ihr Glaube Schiffbruch erlitten hat. In 1 Timothy chapter 1. In 1. Timotheus 1. Keeping faith and a good conscience, verse 19. In Vers 19, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. How can you keep a good conscience? Wie kann man ein gutes Gewissen bewahren? By receiving mercy from God. Indem man von Gott Barmherzigkeit empfängt. An evil conscience is a conscience that doesn't get convicted. Ein böses Gewissen ist jenes, das unüberführbar ist. It's hardened. Es ist verhärtet. It's self-righteous. Es ist selbstgerecht. It's slow to acknowledge that it could be wrong. Es ist nicht mehr bereit oder zu langsam zu bereit, seine Fehler zuzugeben. Keeping faith and a good conscience. Den Glauben in einem guten Gewissen bewahren. Which some have rejected. Dass einige von sich gestoßen. And suffered shipwreck. Und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten. Shipwreck. Ja, Schiffbruch. These are Christians who went shipwreck. Christen, die ans Riff gelaufen sind. They were doing fine. Denen ging's gut. And suddenly, boom! Und auf einmal macht's einen Tusche. Shipwreck. Auf einmal ein Schiffsbruch. I mean, a shipwreck. Have you ever seen a shipwreck? Habt ihr schon mal einen Schiffsbruch gesehen? Gerald and I, we dove down to a sunken ship. Wir sind auf ein gesunkenes Schiff runtergetaucht. Where was that? Halkidiki, right? Halkidiki, ja. Yeah. And he took me down with the snorkels and the tanks. Und er nahm mich runter eben mit den Pressoflaschen und mit dem Regler. And what do you see but a big hole on the side of the ship? Und du siehst dann im Schiff ein großes Loch. It crashed right into the coast. Es ist direkt an den gebrandet. Es ist direkt an die Felsen angefahren. And the ship is just sitting down there 25 meters below the water. Und das Schiff, das saß, ruhte da auf dem 25 Meter tiefen Meeresgrund. And these guys suffered shipwreck in regard to their faith. Und diese Leute haben Schiffbruch erlitten hinsichtlich ihres Glaubens. And we'll close with this, verse 20. Vers 20. Among these are Hymenaeus and Alexander. Unter ihnen sind Hymenaeus und Alexander. Whom I have handed over to Satan. Die ich dem Satan übergeben habe. So that they will be taught not to blaspheme. Damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Wow, what were these guys doing? Was haben die gemacht? They were doing something. Die haben was getan. Where they were ascribing to God something that was satanic. Sie haben Gott etwas zugerechnet oder angelastet, das eigentlich Satan verursacht. Or ascribing to Satan that something that belonged to God. Oder Satan die Ehre gegeben haben für etwas, wo Gott die Ehre gebührt. And the discipline was. Und die Zucht, die Disziplin war. If you want to play with Satan, I'll give you over to Satan. Das war jetzt das Urteil. Wenn ihr mit Satan spielen wollt, dann könnt ihr ihn gleich ganz haben. You see, this is where long suffering is so important. Hier ist die Langmut so wichtig. Stay away from it. Halt dich fern Be davon. Kind. Sei nett. Go to God. Geh zu Gott. Don't touch it. Rühr's nicht an. If you want to play with these things, wenn du dich mit dem spielen willst, you will be overcome. Wirst du überwältigt. You will go into the snare of the devil. Und wirst in die Schlinge des Teufels geraten. And God might just leave you there. Und Gott mag dich dann dort lassen. To teach you not to do that. Um dir zu lehren, dass du das ja nie wieder tust. Don't do that. Tu das nie wieder. And when we're in the snare long enough. Und wenn wir lange genug in der Schlinge sind. We've all been there. Und wir alle waren dort. Alle. I don't want to go back there. Ich will da nicht mehr rein. I don't want to go back. Na. We've all been there. Wir alle waren dort. When we've been there long enough. Und wenn wir lange genug dort waren. You say, you know what? Sagst du, wisst ihr was? I'm not going to mind God's business. Ich werde mich nicht mehr einmischen in Gottes Geschäfte. Ich werde beten. and leave things to God. Und Sachen Gott überlassen. And this is the basis of the Lord's Supper today. Und das ist die Basis des Abendmahls Forgiveness. Heute. Vergebung. There is forgiveness with God. Von Gott gibt's Vergebung. That he might be feared. Dass er gefürchtet. Forgive each other. Geehrt werden möge. Vergebt einander. As the Lord has forgiven you. Wie der Herr euch vergeben hat. In Christ. In Christus. This is how we keep a good conscience. So halten wir ein reines Gewissen. And keep ourselves from going shipwreck. Und uns vor dem Schiffbruch bewahren. Let's pray this morning. Beten wir heute Morgen. Lord Jesus, we thank you. Herr Jesus, wir danken. For being such a faithful God. Dass du so ein treuer, verlässlicher Gott bist. We have so many things to learn. Wir müssen so vieles lernen. As the song Amazing Grace says. Wie dieses Lied Amazing Grace sagt. Through many dangers, toils and snares. Durch viele Gefahren und Schlingen. We have already come. Und Mühen sind wir schon durch. And Lord, we pray that you would bless this time of Herr, prayer. Beten, dass du diese Zeit segnen mögest. For special needs. Für ganz spezielle Not. And that, Lord, as we go into this next 20 years. Und Herr, wenn wir jetzt in diese nächsten 20 Jahre eintreten. That we'll be a clean church. Dass wir eine saubere Gemeinde bleiben. People with faith and a good conscience. Mit Leuten, die des Glaubens und des guten Gewissens. Filled with your spirit. Gefüllt mit deinem Geist. Serving you. Dir dienen. With the cross at the center. Mit dem Kreuz in der Mitte. Thank you, Lord. Danke, Herr. Okay, if we can have the gentlemen come up with the wine and the bread. So, wenn die Herren jetzt kommen würden mit dem Wein und dem Brot. Yeah. And those that are going to pray. Und die, okay. Die beten. Herbert, would you like to help pray also? And we have...